passiert. Sido, Bushido, Vitalt, Flair. Die Ansage Nummer 3. Ich hab das Geld und meinen Wert auf dem Parkplatz. Denn wenn ich Schlange mach, ein Fett für meinen Parkplatz. Guck, ich darf das, Akku sagt, ich darf mich fetzen. Ich raste aus, wenn mich irgendwer schon etwas stresst. Du kriegst auf die Fresse, wie Politessen. Also sei ruhig, wenn es sein muss, tu ich. Alles für mein Label, sie machen mich reich. Ich fick jedes andere Label, ganz egal wie es heißt. Optik, wie tight ist echt agro. Nicht, dass mich das stört, nein, ich mag so. Leute, die extrem übertreiben, kann ich leiden. Ich mag Musik für die Gesetzlosen und Heiden. Danke Sido, du weißt, wir sollen auf Agro bleiben. Siehst du die 10.000 Finger, die auf Agro zeigen? Auf das Label mit dem Siegeblatt nach dem R. Wer hat mehr Fans auf der Straße? Sag mir wer. Wer hat die besten Rapper? Wer hat die beste Crowd? Wer sind die Trendsetter? Wer ist niemals auf? Wer hat das beste Team? Wer brennt die Benzin? Wer verliert nie? Es bleibt Agro Berlin. Wer hat die besten Rapper? Wer hat die beste Crowd? Wer sind die Trendsetter? Wer ist niemals auf? Wer hat das beste Team? Wer brennt die Benzin? Wer verliert nie? Es bleibt Agro Berlin. Silberkette, Silberuhr, dazu Hammer, Nike, Schuhe. Meine Dreads sind abrasiert, jeder von euch hat kapiert. Ich bin der Überstar, die Top 10 werden überfahren. Dein Angebot, dein Ich verneine, ich werde Agro bleiben. Ich bin auf Agro gesigned, ich werde jetzt ganz groß sein. Ich hab das beste Label hinter mir, du Schwanzfels klein. Ich stampf dich klein, guck dich an, du kannst nicht rhyme. Nämlich FLER, ich muss Agro bleiben. Und ich muss meinen Schwanz an Rosetten reiben, damit die Schwellkörper ihre Wirkung zeigen. Agro Berlin, jetzt mit Flair, wir sind zu viert. Und Sido bleibt Agro, egal was passiert. Denn was passiert, da war schon wieder bei uns und wieder bei uns, wird schon wieder gebumst. Ich kann nicht anders, ich höre überall, wie cool ich bin. Ihr traut euch erst wieder raus, wenn ich im Studio bin. Wer hat die besten Rapper? Wer hat die beste Crowd? Wer sind die Trendsetter? Wer ist niemals auf? Wer hat das beste Team? Wer brennt die Benzin? Wer verliert nie? Es bleibt Agro Berlin. Wer hat die besten Rapper? Wer hat die beste Crowd? Wer sind die Trendsetter? Wer ist niemals auf? Wer hat das beste Team? Wer brennt die Benzin? Wer verliert nie? Es bleibt Agro Berlin. A-Doppel-G-R-O Berlin, das Team. Yeah. Schöne Männer, schöne Raps, ihr müsst uns lieben. Yeah. Guck uns an, guck wie wir leben. Guck dich besser gut um, während wir reden. Wir sind die Stimmen auf all deinen Wegen. Auf einmal merkst du Stöße von jedem. Agro-Mitglied ganz tief in deinem Arsch. Agro-Rap und Beat macht das der Bullstars. Du kackst voll ab, wir sind die Mauer der Stadt. Ich bin der erste deutsche MC mit Power im Takt. Ich hab es geschafft. Hey Bushido, sag, was geht ab? Glaubst du, all die deutschen Rapper hassen jetzt unsere Stadt? Ey Mann, auf keinen, ich weiß, jeder will auf Agro bleiben. Die Wahrheit ist eigentlich, kenne ich bei Agro keinen. Ich hab kein Label-Deal, ich bin der beim Label dealt. Ich bin der Wichser, der auf Arthur auf dein Label zielt. Wer hat die besten Rapper? Wer hat die beste Crowd? Wer sind die Trendsetter? Wer ist niemals auf? Wer hat das beste Team? Wer brennt die Benzin? Wer verliert nie? Es bleibt Agro Berlin. Wer hat die besten Rapper? Wer hat die beste Crowd? Wer sind die Trendsetter? Wer ist niemals auf? Wer hat das beste Team? Wer brennt die Benzin? Wer verliert nie? Es bleibt Agro Berlin. Wer hat die besten Rapper? Wer hat die beste Crowd? Wer sind die Trendsetter? Wer ist niemals auf? Wer hat das beste Team? Wer brennt die Benzin? Wer verliert nie? Es bleibt Agro Berlin.